Упражнение 20, страница 30. Das Abwaschbecken. Die Abwaschbecken. Die Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeiten. Die Ecke. Die Ecken. Das Erdgeschoss. Die Erdgeschosse. Der Esstisch. Die Esstische. Die Gardine. Die Gardinen. Der Garten. Die Gärten. Das Gas. Die Gase. Der Gasherd. Die Gasherde. Das Liegesofa. Die Liegesofas. Die Möbel. Der Müllschlucker. Die Müllschlucker. Der Platz. Die Plätze. Der Schreibtisch. Die Schreibtische. Das Telefon. Die Telefone. Der Teppich. Die Teppiche. Der Umzug. Die Umzüge. Die Wandleuchte. Die Wandleuchten. Das Warenhaus. Die Warenhäuser. Das Wasser. Die Zentralheizung. Die Zentralheizungen. Fehlen. Legen. Möblieren. Umziehen. Zog um. Umgezogen. Bequem. Gemeinsam. Gestern. Hell. Kalt. Mehr. Natürlich. Nun. Selbst. So. Sogar. Unbedingt. Warm. Zwar. Das ist ja prima. Alles andere. Auf bald. Den Einzug feiern. Im Erdgeschoss. Alles Gute. Ich sage dir Bescheid. Vor kurzem. Was gibt es Neues? Was du nicht sagst. Stimmt das? In der Mozartstraße. Warmes und kaltes Wasser. In eine Wohnung umziehen. Упражнение 22, страница 32. Liegt Kurzwohnung im Erdgeschoss? Hat seine Wohnung alle Bequemlichkeiten? Stehen viele Möbel im Zimmer? Steht der Esstisch in der Ecke? Steht das Liegesofa an der Wand links? Steht der Schreibtisch am Fenster? Gehen die Fenster in den Garten?